Dies sind unsere Schlagzeilen. Verkaufsoffener Sonntag ein voller Erfolg. Brand in Nienburg. Und FC Suhling siegt gegen TuS Dören. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Philipp Moritz. 1500 Euro übergab der Vorsitzende der Bürgerstiftung im Landkreis Nienburg, Frank Lehmeier, an den AWO Sprachheilkindergarten Nienburg. Die stellvertretende Leiterin Gisela Turnier und die Sprachheiltherapeutin Marlene Backhaus freuten sich sehr über diese Förderung. Nun können weiterhin Eltern aus dem Landkreis Nienburg die kostenlose Fachberatung der Einrichtung in Anspruch nehmen. Gestern fand der verkaufsoffene Sonntag in der Nienburger Innenstadt von 13 bis 18 Uhr statt. Trotz Kritik hatten fast alle Läden geöffnet. Diese waren auch sehr gut besucht. Dazu Jörg Kolossa von der Werbegemeinschaft. Die Stadt war voll, die Läden waren voll. Es wurde auch wirklich eingekauft. Es ist ja gerüchteweise dann so, dass es dann heißt, ja, dann kommen die Leute nur zum Gucken, weil sie Langeweile haben. Aber das ist nicht der Fall. Also es wurde Geld gelassen in der Stadt, in den Läden, und das ist sehr schön. Zu einem Brand kam es heute Nacht gegen 2.14 Uhr. Es brannte Sperrmüll am Straßenrand der Kasseler Straße. Die Freiwillige Feuerwehr Nienburg konnte das Feuer löschen. Und nun zum Sport. Das Hallenfußballturnier in Stolzenau war ein voller Erfolg. Im Turnier der 2. und 3. Kreisklasse sicherte sich der FC Suhling gegen den TuS Dören den Turniersieg. Der TuS Dören konnte in der letzten Sekunde der regulären Spielzeit den Ausgleichstreffer zum 2:2 erzielen. Im 9-Meter-Schießen behielten jedoch letztlich die Jungs aus Suhling die Nerven. Im Spiel um den 3. Platz gewann der TSV Lemke mit 4:2 gegen die SG Wenden Borstel. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.